A musical tribute to a legend of our lifetime. Dance 1990s. Pump up the volume, pump up the volume. Dance. Hit after hit after hit. Hit that floor. The great days are back again. Uno, due, tres. Deep dance. Back to back and kicking ass. Deep I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just do it on the double. And you don't let it trouble your brain, cause the way it goes, trouble down the drain. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. I wanna get ya, I wanna teach ya.

the 1980s, 1980s, 1980s, 1980s. Wir hauen hinten wie Apollo, in seinen Hüften Schwindelar, hat einen Charme wie René Collo und einen Blick wie Genghis Khan. Du bleibst ein Leben lang ein Dodo, hat ihn der Lehrer oft genannt. Bei dieser Unterhosenmodel ein Macho und ein Lustobjekt. If you're looking for all hit music, you just das ist der Rhythmus von uns zweien, dann dauernd deine Kommentare. Ich wollte, ich wär zu Haus allein. Keine Sterne in der Tee, stattdessen Schnaps in San Katrin. Er hat den Urlaub nicht gewollt, sie hat gesagt, es müsste sein. Drei, vier, fünf Mal. Keine Sterne in der Tee. Inzwischen hab ich sogar Spanisch drauf.

underground. In a top secret research lab, security has been breached. Is that a problem that I can't fix? 'Cause I can do it in the mix. 'Cause I can do it in the mix. In the mix. Sein Pyjama liegt in meinem Bett. Sein Kamm in meiner Brust steckt. Was soll das? Was soll das? Seine Schuhe stehen in Reih und Glied. Ein Anblick, den man gerne sieht. And Enjoy this trip. The sound's good. Get out.